Archäologie als Selbsterkenntnis? Klingen wir da nicht wie irgendwelche Möchtegern-Schamanen, die mit dubiosen Versprechen auf Kundenfang gehen? Doch die Antwort ist einfach. Nur die Archäologie hilft zu verstehen, warum sich das moderne Leben mitunter so seltsam anfühlt. Erst die Kenntnis unserer tiefen Vergangenheit liefert das nötige Wissen, wie wir Wege finden, die uns in eine menschengemäßere Welt führen könnten. Klingt noch immer nach Fantasterei? Nun, zumindest gibt es einen überaus offensichtlichen Hinweis, dass etwas mit dem menschlichen Dasein nicht stimmt. Nämlich die unvorstellbare Flut an Schriften, die Fragen verhandeln wie: Was ist der Sinn des Lebens? Wie soll ich leben? Und was ist der Mensch? Damit haben wir nicht nur die Ratgeberliteratur unserer Tage im Sinn. Über die mehr als 4000 Jahre hinweg, aus denen Schriftquellen uns menschliches Denken überliefern, ist die Suche nach dem richtigen Leben ein allgegenwärtiges Thema. Bereits in frühen Mythen, religiösen Texten und philosophischen Traktaten wird das durchexerziert, und trotzdem existiert bis zum heutigen Tage kein allseits anerkanntes Patentrezept, wie ein befriedigendes Leben zu führen ist. Aus Sicht der Archäologie ist das keine Überraschung. Immer war der gleiche Fehler am Werk. In all den Lebensratgebern gingen Philosophen und Propheten, Politiker und Moralisten bei ihren Resonieren über das gute Leben im Allgemeinen und den Menschen im Besonderen von der eigenen Erfahrungswelt aus. Sie griffen allein auf die ihnen bekannte Geschichte zurück. Das heißt, sie bezogen sich lediglich auf das Leben in bäuerlichen Gesellschaften und Staaten und glaubten, dass dies die menschliche Normalität darstelle. Welch ein Irrtum! Ein prägnantes Beispiel. Warum kennen wir aus der Vergangenheit fast ausschließlich männliche Autoren, die sich über solch existenzielle Fragen den Kopf zerbrachen? Warum geht es in ihren Texten lediglich um den Mann als philosophisches Subjekt, und wieso war eine Frau als Denkerin à la Rodin unvorstellbar? Die Antwort ist einfach. Weil diese großen Denker bereits in patriarchalen Gesellschaften lebten, die nur Männern die Möglichkeit zu solchem Raisonnement boten. Kein Wunder, betonierte männliches Philosophieren, dass die jeweilige Erfahrungswelt verabsolutierte, die männliche Dominanz. Umso wichtiger ist es, in jene vorgeschichtlichen Zeiten zu reisen, in denen das bedeutendste Grab einer Frau gehörte. Archäologie hat das Potenzial, unsere Gewissheiten auf den Kopf zu stellen. Welcome to Wonderland.